Nisibis. Ja, Herr. So geh und bring ihr dies. Sie darf nur den Befehl nach Kirwan senden, um von den ihrigen das Unglück abzuwenden. Armutiger Befehl, mein Herz fasst neuen Mut. Wenn sich bei diesem Streit die Pforte stille hält, so lach ich alle.